Das Künstlerensemble der Japan-Koreaner zu Ehren des Leuchtenden Sterns unter Leitung von Zhang Gi-seng traf am 31. Januar mit einer Maschine in Pyongyang ein.